175 Raubwürger. Auch wenn es beim Check-in mal wieder länger dauert. Paketbomben aus dem Jemen konnten gerade noch abgefangen werden. Das Sicherheitspersonal von Logistikunternehmen und auf Flughäfen steht vor neuen Herausforderungen. Das war ein Kommentar von Holger Schmidt. Und auch in der Türkei ist der Terror zurück. Ein Selbstmordattentäter hat sich heute in Istanbul in die Luft gesprengt. Auf dem Taksim-Platz mitten in Istanbul. Über 30 Menschen wurden verletzt. Am Taksim im europäischen Teil der Stadt laufen mehrere Verkehrsadern zusammen. Hier treffen sich Türken und Touristen. Schon zweimal 1999 und 2001 hat es hier blutige Anschläge gegeben. 177. Wasseramsel. Explosion erreichen Rettungswagen den Tatort. In der Nähe des Platzes gibt es mehrere Krankenhäuser. Die Verletzten können relativ schnell versorgt werden. Die Polizei riegelt den riesigen Platz in der Mitte Istanbuls weiträumig ab, ebenso angrenzende Straßen. Schnell ist klar, das Ganze war ein Selbstmordanschlag. 178. Zaunkönig. Eine Demo. Einige der Leute dort haben getanzt. Das wollte ich mir anschauen und ich ging näher hin. Plötzlich dann diese Explosion, direkt bei den Polizeiwagen. Ich stand vielleicht 10 Meter oder so davon entfernt. Mir ist nichts passiert. Es hat vor allem die Polizisten getroffen. Nach Angaben der Ermittler wollte der Attentäter in einen der Polizeibusse eindringen. Es gelang ihm aber nicht. 179. Heckenbraunelle. We will have to see what happened after the election. Also, we have to talk to the president-elect. But we are confident, once this long-awaited election is over peacefully and democratically, then if we can deal with the reunification issue rather quickly, then we can envisage the exit strategy. 180. Rohrschwirl. There are still ex-rebels armed in the north, powerful militias running free in the west, and militants on all sides who don't want to lose out. But also, there is peace and stability across the country for several years already, and there has been much progress, both on the disarmament and the in the north and militia group in the west. Really at the last stage of the disarmament and reunification. This can be done by the president-elect. UN Special Envoy for Ivory Coast, Young Jin Choi, and Richard Dowden, Executive Director of the Royal African Society, follows the developments in Ivory Coast. Does he share the Special Envoy's 182. Optimism? It will take quite a long time to